Deutschlandfunk. Hintergrund. Heute Absturz über den Alpen. Erste Ermittlungsergebnisse zur Flugzeugkatastrophe. Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend. Aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert. Seit heute Mittag ist bekannt, der Co-Pilot der Unglücksmaschine hat am Dienstag das Flugzeug bewusst zum Absturz gebracht und den Piloten ausgesperrt. Der Marseiller Staatsanwalt Brice Robin formulierte es im Original so, man halte dies für die wahrscheinlichste Erklärung. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Staatsanwalt Robin. Die Ermittler haben auch den Namen des Co-Piloten genannt, was den medialen Umgang mit dem Vorfall heute noch einmal in eine besondere Richtung gelenkt hat. Darauf möchten wir später genauer eingehen. Zunächst möchten wir uns der Frage widmen, die sich heute vielen stellt. Wie konnte es bei allen Sicherheitsvorkehrungen passieren, dass ein Mann im Cockpit sitzt, der die Absicht hatte, das Flugzeug zum Absturz zu bringen? Lufthansa-Chef Carsten Spohr betonte heute bei der Pressekonferenz, der Co-Pilot sei für 100%ig flugtauglich befunden worden und das Bordpersonal werde sehr sorgfältig ausgesucht. Spohr bestätigte auch, dass der Flugkapitän nicht zurück ins Cockpit gelangen konnte, um den Absturz zu verhindern. Das wirft einige Fragen auf, die mein Kollege Michael Watzke nun aufgreifen und beantworten wird. Manchmal, wenn der Stress am Gate nicht zu groß ist, dürfen Passagiere vor einem Flug ins Cockpit schauen. Sie dürfen sich auf einen der beiden sogenannten Jump Seats setzen, der Klappsitze hinter den Pilotensesseln. Hier bekommen sie einen Eindruck von der Enge und der technischen Überladenheit eines Airliner-Cockpits. Man kann hier weder stehen noch gehen. Es gibt so gut wie keinen ungenutzten Raum. Die Cockpit-Tür ist weniger als einen Meter von den Pilotensitzen entfernt. Als diese Tür nach den Anschlägen des 11. September zu einer Hochsicherheitsschleuse umgebaut wurde, hielt sich die Begeisterung der Piloten in Grenzen. Zwar sahen die meisten die Notwendigkeit, sie sahen aber auch die Schwierigkeiten einer solchen Tür. Die Abschottung vom Team und von den Passagieren, sowohl räumlich als auch psychologisch. Die Hochsicherheitsschleuse hat drei Betriebsstufen. Das normale Öffnen zum Ein- und Aussteigen der Piloten, dann das Öffnen für andere, etwa das Bodenpersonal, das nach ganz klar festgelegten Ritualen erfolgen muss. Schließlich der dritte Fall. Was, wenn die Piloten bewusstlos sind und die Tür von innen nicht mehr öffnen können? Dafür gibt es ein festgelegtes Prozedere. Jedes Besatzungsmitglied kennt einen Notfallcode. Nach dem Eintippen dieses Codes auf einer Tastatur vor der Tür ertönt hinter der Tür im Cockpit ein Warnhinweis. Die Piloten können nun entscheiden, ob sie den Anklopfenden hineinlassen oder nicht. Wenn sie nicht reagieren, etwa weil sie bewusstlos sind, öffnet sich die Tür nach 30 Sekunden automatisch. Mit diesem komplizierten System wollte man alle Eventualitäten berücksichtigen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagt heute, ein solcher Fall habe seine Vorstellungskraft überstiegen. Ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich die letzten Tage gesagt habe. Wir sind getroffen und erschüttert. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich das noch mal verstärkt. Mit dem, was heute zu meiner Kenntnis gebracht wurde, hat es sich aber noch mal verstärkt, wenn es sowas überhaupt geben kann. Allerdings ist der jetzige Germanwings-Fall, so außergewöhnlich tragisch er ist, nicht der erste Fall dieser Art. Im November 2013 brachte ein mosambikanischer Pilot eine Passagiermaschine in Afrika auf fast identische Weise zum Absturz. Fast 40 Menschen starben damals. Änderungen an den Abläufen im Cockpit erfolgten nicht. Würde man noch schärfere Sicherheitsvorkehrungen, noch kompliziertere Abläufe in den Pilotenalltag integrieren, die Belastung für die Luftfahrzeugführer könnte überborden. Die Lufthansa versucht, auf anderem Wege auszuschließen, dass ein Pilot zum Selbstmordtäter wird. Airline-Chef Carsten Spohr. Wir untersuchen bei der Auswahl unserer Kandidaten nicht nur kognitive und technische Fähigkeiten, sondern gerade auch in den Auswahlverfahren lassen wir viel Raum für die psychologische Eignung der Kandidaten. Das passiert in einem dreitägigen Test. Dort, noch vor Beginn der Ausbildung, überprüft die Lufthansa Teamfähigkeit, Stressresistenz und mentale Zuverlässigkeit der Bewerber. Der Test ist, das bestätigen Teilnehmer, hochkomplex und anspruchsvoll. Ein Mensch mit offensichtlichen psychischen Problemen könnte diesen Test kaum bestehen und auch nicht das anschließende zweijährige Ausbildungsprogramm. Es findet im Fall der Lufthansa in Bremen und Arizona, USA statt. Fast alle Piloten von Lufthansa und Germanwings durchlaufen dieses Programm. Es gilt als vorbildlich, nicht nur flugtechnisch, sondern auch, weil es die Piloten, Fluglehrer und andere Lufthansa-Mitarbeiter zusammenschweißt. Es entsteht ein Team-Spirit, sagen Teilnehmer. Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Trotz dieses, ich spreche hoffentlich für alle hier im Raum, für dieses fürchterlichen Einzelfalles dieser Tragödie, habe ich und meine Kollegen im Vorstand und in der Geschäftsführung der Germanwings, wir alle, festes Vertrauen in dieses jahrzehntelang erprobte Auswahlverfahren und auch Ausbildungsverfahren, das sich da anschließt. Wir glauben bei Lufthansa gerade, dass diese homogene Pilotenausbildung für große Flugbetriebe wie den unseren ein ganz, ganz wichtiges Sicherheitsmerkmal darstellt. Und da lässt mich jetzt dieser eine Einzelfall, so schrecklich er ist, auch nicht dran zweifeln. Nach diesem Ausbildungsprogramm müssen aktive Piloten jedes Jahr ihre Flugtauglichkeit bei einer fliegerärztlichen Untersuchung beweisen. Dabei geht es in erster Linie um Fitness, Hörvermögen und Sehtests. Allerdings müssen Piloten auch angeben, ob sie gesundheitliche Probleme haben oder hatten, auch psychologische. Wenn es Zweifel gibt, kann ein Fliegerarzt weitere Tests anordnen. Aber wie soll man psychische Probleme eines Piloten erkennen, der diese geschickt verbirgt? Pilotenkollegen sind angehalten, auffällige Beobachtungen mitzuteilen, aber ein Spitzelsystem will keine Airline. Stattdessen bietet sie die Hilfe eines Vertrauensteams an. Es besteht aus einem Luftfahrtpsychologen, einem Mediziner und einem Pilotenkollegen. Dieses Team steht unter Schweigepflicht. Aber ob psychisch angeschlagene Piloten ihm vertrauen, ist unsicher. Nach bisherigen Erkenntnissen hat Germanwings-Pilot Andreas L. dieses Team nicht konsultiert. Ein Beitrag von Michael Watzke war das. Am Telefon ist jetzt der Verkehrsexperte und SPD-Vize-Fraktionschef im Bundestag, Sören Barthol. Guten Abend, Herr Barthol. Guten Abend, Frau Stövesand. Herr Barthol, wir haben ja gerade gehört, welche Sicherheitsvorkehrungen die Fluglinien und im Einzelnen die Lufthansa als Muttergesellschaft der Germanwings trifft. Reicht das Ihrer Ansicht nach aus? Ich glaube, dass dieser furchtbare Absturz heute nochmal eine ganz andere Dimension bekommen hat, weil wir erleben, dass jemand, der anscheinend seinem Leben ein Ende bereiten wollte, es in Kauf genommen hat, 149 unschuldige Menschen mit in den Tod zu reißen. Das sprengt jede Vorstellungskraft. Ich glaube, das ist furchtbar für alle Angehörigen, ist aber auch furchtbar für uns. Und natürlich stellt sich die Frage danach, kann man sowas verhindern? Gibt es Möglichkeiten, dort noch bessere Abläufe zu integrieren? Ich glaube, da sind wir bei diesem Thema, was leider immer mitspielt, das ganze Thema Restrisiko. Ich glaube, es gibt Konstellationen, die kann man einfach nicht verhindern. Und das ist jetzt so ein Einzelfall, der wirklich so unfassbar ist, dass man sich schon gut überlegen muss, gibt es dagegen Vorkehrungen, sowas zu verhindern. Gerade dieser Einzelfall wirft aber eine ganz konkrete Frage ja auf. Bei einigen Airlines müssen immer zwei Menschen im Cockpit sein. Im Fall der Lufthansa ist das nicht. Heute hat auch Herr Spohr gesagt, da sieht er erstmal keinen Nachbesserungsbedarf. Müsste man an dieser Stelle aber nicht nochmal nachbessern? Ich glaube, klar ist, auch für uns hier im Deutschen Bundestag, aber ich glaube auch für die Lufthansa ist es wichtig, dass wenn jetzt am Ende alle Fakten auf dem Tisch sind und wir wirklich gesicherte Erkenntnisse haben, dass wir dann wirklich gucken, gibt es Dinge, die man verändern muss. Und ich bin persönlich offen für alle Vorschläge, die gegebenenfalls dazu beitragen, diese Dinge irgendwo in den Griff zu bekommen. Ich frage mich natürlich, gibt es die letzte Sicherheit in so einer Frage? Weil natürlich auch, wenn man sagt, es müssen immer zwei Personen im Cockpit sein. Sie haben in Ihrem Einspieler gerade berichtet, die Enge in so einem Cockpit. Ich glaube, wenn jemand so ein Flugzeug nehmen möchte, um seinem Leben ein Ende zu bereiten, dann wird er sicherlich auch im Zweifel Wege finden, es zu tun. Und es ist natürlich insofern auch ganz besonders schrecklich, weil man natürlich als Passagier gerade denjenigen, die da vorne fliegen, volles Vertrauen schenkt. Deswegen sollte man das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und ernsthaft und in Ruhe darüber nachdenken, ob es Möglichkeiten gibt. Apropos nachdenken, wie werden Sie und Ihre Kollegen im Bundestag in den Ausschüssen jetzt diesen Fall aufbereiten? Wir haben uns ja im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages schon das erste Mal damit beschäftigt. Der Minister Dobrindt hat seine Eindrücke, die tief bedrückend und sehr emotional waren, von dem Besuch der Unfallstelle geschildert. Auch die vielen Helfer, die dort unterwegs sind, die im schwierigsten Gelände versuchen, Details herauszufinden, Opfer zu bergen. Aber auch die große Hilfsbereitschaft der Franzosen bei dem Kümmern um die Angehörigen. All das haben wir miteinander diskutiert. Natürlich auch erste Erkenntnisse. Klar ist auch, wir werden im Deutschen Bundestag nach der Osterpause weitere Sitzungen dazu abhalten müssen. Wir werden natürlich uns dieses Thema Stück für Stück auch anschauen, wie wir es leider bei jedem schweren Unglück im Bereich von Mobilität, ob das im Luftverkehr oder im Bahnbereich ist. Und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwelche Konsequenzen ziehen müssen. Konsequenzen heißt oder hieße dann weitere Sicherheitsgesetze? Fragezeichen. Wenn sie Sinn machen, ja. Man muss nur aufpassen, dass man jetzt nicht mit falschen Reflexen sofort irgendwelche Gesetzesverschärfungen fordert oder irgendwelche Dinge fordert, die vielleicht, das haben wir auch gerade gehört in dem Beitrag, auch kontraproduktiv sein können. Die Pilotinnen und Piloten stehen unter einem unglaublichen Druck. Es ist ein verdammt schwerer Job mit so vielen Menschen an Bord, diese großen Maschinen sicher von A nach B zu bringen. Und ich glaube auch an den hohen Standard der Pilotenausbildung, gerade auch bei Lufthansa. Auch die technischen Sicherheitsbestimmungen in Europa sind sehr hoch und man muss schon aufpassen, dass man jetzt, so bedauerlich dieser Fall auch ist, nicht falsche Konsequenzen zieht, die dazu führen, dass es nicht sicherer wird, sondern vielleicht eher unsicherer wird. Und das muss man in Ruhe machen. Hm. Welchen Einfluss meinen Sie, wird diese Tragödie auf die deutsche Luftfahrt insgesamt haben, also auch in unternehmerisch-strategischer oder wirtschaftlicher Hinsicht? Das ist natürlich für die Lufthansa ein unglaublich einschneidender Tag gewesen. Wenn so eine Maschine abstürzt mit so vielen Menschen an Bord, dann hat das natürlich Auswirkungen auf das Unternehmen. Nur ich denke, man muss jetzt auch sagen, die technischen Standards der Lufthansa sind hoch, die Ausbildung der Piloten ist hoch. Ich habe auch Vertrauen zu den vielen Piloten, die jetzt auch gerade während wir telefonieren in der Luft sind. Und man muss aufpassen, dass man jetzt nicht mit auch falschen Forderungen, falschen Unterstellungen dazu beiträgt, dass so eine gute Airline wie die Lufthansa, auch eine gute Airline wie Germanwings, aber auch viele andere, die jeden Tag ihren Job machen, da jetzt sich in Schwierigkeiten kommen. Eins kann man den Menschen leider nicht nehmen, das ist das mulmige Gefühl, wenn man in Flugzeuge jetzt einsteigt, das kann ich verstehen, aber ich glaube, und das zeigt ja auch, Fliegen ist immer noch ein sehr sicheres Fortbewegungsmittel, mhm, und das sollte man immer wieder betonen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, der mit diesem Flugzeugunglück einhergeht, die Berichterstattung. Da wurden schnell Spekulationen laut in dieser Woche. Der Ort Haltern wird seit 2 Tagen belagert und heute der Gipfel. Der Name des Co-Piloten wird, da ihn die französische Staatsanwaltschaft herausgegeben hat, medial verbreitet, obwohl es eigentlich Regeln für den Umgang mit dem Namen Verdächtiger gibt. Bettina Schmieding hat für uns dieses Phänomen einmal unter die Lupe genommen. Wenn sich ein Fernsehsender wie N24 bei Twitter derartig in den Staub wirft, muss er schon einiges ausgefressen haben. Es tut uns leid, dass wir das Haus des Germanwings-Co-Piloten im TV gezeigt haben. Wir werden in Zukunft auf diese Bilder verzichten. Doch auch Medien vermeintlich höherer Qualität bekleckern sich in diesen Tagen nicht mit Ruhm. So titelt die Wochenzeitung Die Zeit heute: Absturz eines Mythos. Wenn eines sicher war, dann die Lufthansa. Das furchtbare Unglück der Germanwings rührt am Selbstverständnis des Konzerns und der Nation. Ob dieser verunglückte Titel wohl auch am Selbstverständnis der Zeitung rührt, fragte der Medienjournalist Stefan Niggemeier heute Mittag. Da hatte die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit bei Twitter schon zugegeben, dass der Titel wohl irgendwie daneben war und noch darauf bestanden, dass die Ursache der Katastrophe ja schließlich auch noch ungeklärt sei. Dies zu einem Zeitpunkt, als der französische Staatsanwalt in einer Pressekonferenz den Co-Piloten bereits für den Absturz verantwortlich gemacht hatte, im Original unter Nennung von dessen vollständigem Namen. Je l'ai déjà donné aux familles des victimes, donc il s'appelle Andreas, A-N-D-R-E-A-S, c'est son prénom. Eine Gelegenheit, die sich internationale, aber auch deutsche Medien nicht entgehen ließen und nicht nur den Namen mehr oder weniger verhohlen wiederkäuten, sondern auch gleich sein Haus im Westerwald zeigten, siehe oben. Kollege Niggemeier beobachtete derweil weiter die, Zitat, Amok-Journalisten von der Bild bei der Arbeit. Deren journalistisches Bemühen mündete heute Nachmittag in dieser an Schlichtheit kaum zu überbietenden Bild.de-Schlagzeile. Der Amok-Pilot von Germanwings. Er unterbrach die Pilotenausbildung für mehrere Monate. Und weil es in diesen reflexhaften Zeiten eigentlich nicht anders zu erwarten war, haben die Kollegen auch gleich ein Video dazugestellt. Zu sehen und zu hören ist der unvermeidliche Nachbar, bekannte Mitläufer. Auf jeden Fall ein Mann mit Augenklappe, der in einem fragwürdigen Bekanntschaftsverhältnis zum Co-Piloten steht. Ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen, wenn er vorbeigejoggt ist. Er wirkt immer sehr höflich. Aber irgendwie spielen die, wie das medienwissenschaftlich so schön heißt, Rezipienten, die ja schon einiges gewohnt sind, vor allem von der Bild, diesmal nicht mit. So twitterte Sascha Mohr heute Nachmittag: Leute, ich kotz gleich. Da stehen zahlreiche Fernsehteams in Montabaur und bieten den Leuten 75 Euro für ein Interview. Konstantin Winkler gratulierte der Springerpresse ebenfalls auf Twitter. Die Welt macht eine psychoanalytische Auswertung des Co-Piloten anhand seiner Facebook-Likes? Na, Glückwunsch. Blick am Abend Chefredakteur Thomas Bekö, um bei den Nachbarn in der Schweiz vorbeizuschauen, versteigt sich gar zu einer persönlichen Anklage. Andreas L., wieso konntest du nicht alleine gehen? Im Original, aber das nur am Rande, ist der Nachname selbstverständlich nicht abgekürzt. Ob der Kollege vom Blick am Abend auch mit dem Co-Piloten joggen gegangen ist, wenn er ihn schon duzt? Beim Deutschen Presserat, der Stelle, bei der sich Leser über die Medien beschweren können, steht ein schon fast verzweifelter Appell auf der Homepage. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. 2 Tage nach dem Unglück sind schon zahlreiche Beschwerden eingegangen. Und die Kritik trifft natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich in diesen Tagen beteiligen am Spekulieren, Mutmaßen und Herbeireden. Zu besichtigen am Tag der Katastrophe bei Sandra Maischberger. Mein erster Gedanke war, das kann ja nur ein Anschlag gewesen sein. Ist das ein komplett dummer Gedanke, Herr Lauder? Im Großen und Ganzen ist also festzuhalten, dass in dieser Woche nicht nur 150 Menschen bei einer Flugzeugkatastrophe den Tod gefunden haben. Auch der Journalismus ist abgestürzt. Bettina Schmieding war das. Herr Barthol, Sie haben ja beobachtet, was da alles publiziert wurde in den letzten 3 Tagen. Wie ist Ihre Einschätzung dieser Entwicklungen? Ja, es ist gut, dass Sie so einen kritischen Beitrag auch bringen, als sozusagen von Kollegen, von Kollegin zu Kollegen. Es ist einfach so, dass die Berichterstattung an vielen Stellen einfach nur noch schrecklich ist. Und wenn Hannelore Kraft berichtet, dass sie nach Gesprächen mit Angehörigen sich dort anhören musste, wie schlimm Medienvertreter auch mit den Emotionen und Gefühlen von Menschen umgehen, dass in Haltern, wo unfassbar 16 Kinder nicht mehr da sind, Geld geboten wird, auch an Kinder, um Interviews zu geben oder jetzt im Montabaur, dann sind das alles Dinge für mich, die Grenzen weit, weit überschreiten. Und ich finde, da muss sich der Journalismus insgesamt, wenn jetzt ein paar Tage noch ins Land gehen, auch mal in Ruhe drüber unterhalten, ob das so weitergeht, ob sich diese Spirale immer schneller dreht, immer weiter dreht. Ich finde, das ist nicht richtig. Eine letzte Frage noch, Herr Barthol. Wir haben ja auch gesehen, die Politiker allen voran, Bundeskanzlerin Merkel, Außenminister Steinmeier waren vor Ort. Was bedeuten diese Besuche aus Sicht der Politiker? Ich glaube, dass es ganz wichtig war, dass sowohl die Bundeskanzlerin wie auch die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, aber auch der natürlich fachlich zuständige Bundesverkehrsminister mit dem Bundesaußenminister dorthin geflogen sind, sich einen Überblick gleich am Anfang über die Lage verschafft haben, dann auch natürlich den vielen Helferinnen und Helfern, das darf man nicht unterschätzen, was die dort in diesem schwierigen Gelände auch leisten müssen, auch mit welchem Risiko, dass sie sich bedankt haben, dass sie aber auch geschaut haben, wie werden die Angehörigen betreut. Wie ist die Situation, auch Herr Gespräche Barthol, zu führen? Leider läuft uns die Zeit voran. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen an Herrn Barthol, SPD-Verkehrsexperte in Berlin. Auch besten Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für Ihr Interesse. Um 19 Uhr weitere Informationen zum Flugabsturz. Das war der Hintergrund. Heute Absturz über den Alpen. Erste Ermittlungsergebnisse zur Flugzeugkatastrophe. Eine Sendung mit Beiträgen von Michael Watzke und Bettina Schmieding. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Die Redaktion hatten Melanie Longerich und Anne Reit.